Hallo, herzlich willkommen zur Rios Wochensicht, die Woche 27, 2010. Diese Episode wird Ihnen präsentiert von Rio. Ja, weil Rio einfach besser flamed. Okay. Nun denn, also, was ist passiert diese Woche? Nein, bevor wir dazu kommen, ich hab noch was gleich am Anfang, ja. Es wird einen Android-Podcast separat geben, ja, der Mo hat eingewilligt, ja, nachdem ich ihn mit brachialer Gewalt dazu gezwungen habe, hat er eingewilligt, den Podcast mit mir zusammen zu machen. Fantastisch, da freue ich mich schon richtig drauf. Wann es genau losgeht, kann ich noch nicht sagen, aber schätzt mal so nächste Woche, übernächste Woche rum, also demnächst geht's jedenfalls rund mit einem separaten Android-Podcast. Endcast ist der Name, oder Endcast, ja, Endcast, genau, ja, nee, aber das wird dann eine interessante Sache, diesmal aber heute noch in der Rios Wochensicht eben ein paar Android-News, deswegen. Und eine kleine, eine kleine Empfehlung für eine App aus dem Marketplace gebe ich euch mal gleich jetzt so einfach unverbindlich und schnell. Der Link ist in der Podcast-Beschreibung auf wildearthblog.com beziehungsweise unter wochensicht.blogspot.com. Die nennt sich AppAware. Und wer schon mal die Desktop-Applikation Vakuba benutzt hat, der weiß gleich, um was es so in etwa geht, nur dass die bei Android eben ein kleiner, netter Zusatzeffekt hat. AppAware, läuft im Hintergrund praktisch mit und erkennt, wenn ihr Programme installiert oder deinstalliert oder updatet. Und kann man dann entweder auf dieser Website sehen, natürlich auch anonym, wenn das gewünscht ist. Es werden somit praktisch Hitlisten erstellt und auch Negativlisten natürlich, zum Beispiel die am meisten deinstallierten Programme, die meisten installierten, ja, die aktuell installierten und so weiter und so weiter. Also umfangreiche, Nachforschungsoptionen sind da möglich. Und so kann man sehr schön interessante Programme entdecken, ja, weil man dann sieht, wie viel die User ein spezielles Programm eben installiert haben oder eben wieder gelöscht haben. Und das Ganze ist von der ETH Zürich. Tatsächlich von der ETH Zürich wird das Ganze gemacht und da führt auch der Link hin. Und gleichzeitig kann man auch, wenn man das möchte, gleich das Ganze auch twittern, wenn man also ein Programm installiert, deinstalliert oder updatet. Das kann man also frei wählen, zum Beispiel, dass man nur twittert, wenn man ein Programm installiert oder nur, wenn man deinstalliert und so weiter. Das kann man also vollkommen frei einstellen. Sieht spartanisch aus, das ist auch gut so, deswegen ist auch schnell und die App ist nicht besonders groß. Und deswegen eine Empfehlung, probiert das mal aus. Da findet ihr doch sehr, sehr interessante Applikationen. Ich habe heute zum Beispiel Frodo 64 gefunden. Tatsächlich ein C64-Emulator. Ich habe vorher nicht gewusst, dass es den auf dem Marketplace gibt. Und ja, den habe ich gleich installiert. Wahnsinn. Ein C64-Emulator für Android. Okay, das muss ich mir nach der Sendung hier gleich mal angucken. Also, AppAware findet ihr interessante Applikationen und könnt selbst der Welt ins Gesicht schreien, was für Applikationen ihr installiert oder deinstalliert. Schön. Die Woche gab's aber jetzt eben noch was ganz Interessantes. Ha, ich könnte jetzt sagen, ich hab's ja gleich gesagt. Ich hab's ja gleich gesagt. Ja. Und zwar, vor zwei Wochen habe ich noch mich darüber ausgelassen, wie verrückt diese Strategie von Microsoft ist, jetzt nochmal 6.5, Windows Mobile 6.5 rauszubringen. Und dann erst später dann das 7 und so weiter. Und das ist also kommt ja alles total durcheinander. Ich, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht nochmal durchkauen. Wer will, kann die Wochensicht 25 sich nochmal anhören. Da habe ich das nochmal erklärt. Und jetzt die Konsequenzen, bestimmt wegen meinem Podcast, ja ganz klar, ja, da hat ein Microsoft-Verantwortlicher den Podcast gehört und da hat er reagiert, ja, das weiß ich ganz genau, ja. Also Microsoft hat tatsächlich jetzt den Kinn eingestellt. Und wenn ihr davon noch überhaupt nichts gehört habt, dann kommt das einfach daher, weil das wirklich ein schlimmer Flop ist. Nach 2 Wochen war der Kinn auf dem Markt, hat in den USA sogar mit relativ viel Werbung aufgetrumpft. Also im Fernsehen lief da dauernd diese Kinowerbung, die war auch sehr kontrovers teilweise. Und ja, nach 2 Wochen und nur 500 verkauften Geräten, in 2 Wochen 500 verkaufte Geräte, ja, stellt Microsoft jetzt den Kinn ein. Fertig, Ende. Das war... Das ist wohl das am schnellsten eingestellte Produkt, das es jemals im Mobilbereich gab. Und ja, damit ist das ein sehr, sehr teures Fiasko für Microsoft, denn da sind etliche Millionen an Entwicklungskosten in diesem Projekt verschwunden und natürlich auch Werbung und so weiter. Da, das hat richtig Geld gekostet und 2 Jahre Entwicklungsarbeit hat man dafür geleistet. Für diesen Microsoft Kinn. Und der ist jetzt einfach so über Nacht weg. Unglaublich. Und es hätte aber noch keinen Schlimmern kommen. Ich finde, wenn so ein Gerät mit diesem unglaublichen Kuddelmuddel 6.5 und hin und her, ja, dann mit einem Hardware-Konzept, das auch sehr fraglich ist und eben auch die Zielgruppe, naja, mehr so Teenies hat, aber die Teenies sich wohl kaum für in den USA üblichen bis zu $100 im Monat für einen Datenvertrag hier leisten können, ja, dann ist das schon ja, ziemlich bitter. Und wenn die jetzt das Projekt hier noch weiter durchgezogen hätten, dann hätte das nur Geld gefressen, weil das sind wir ganz, das können wir ganz klar sagen. Der Kinn hätte auch nicht die leiseste Chance gehabt, auch irgendwie in den 1% Marktanteil zu kommen gegenüber jetzt zum Beispiel dem, ja, dem Telefon einer Fruchtfirma oder Android, ja, oder auch, man darf ja die anderen nicht vergessen, Nokia mit Symbian, ganz klar, und vor allem auch BlackBerry, immer noch einer der Marktführer von Smartphones im Businessbereich, der Marktführer sogar. Und wie da der Kinn auch nur annähernd daran kratzen könnte, das ist vollkommen illusorisch. Und deswegen muss man ganz klar sagen, trotz diesem teuren Fiasko, ein Respekt an Microsoft. Sie haben den Fehler wenigstens gleich erkannt und haben gleich gehandelt, bevor jetzt wieder ein Produkt hier ja so vor sich hintümpelt und viele Gelder verschlingt. Dann kann man wenigstens nach diesem grandios schlechten Start im Markt, also 500 Geräte in 2 Wochen, das ist ja der absolute Katastrophe. Und da kann man dann sagen, okay, na, das war's, da kommen wir nicht mehr weiter, das ist unmöglich, wir haben Werbung gemacht, wir haben alles Mögliche getan dafür, wir waren in der Presse, und die Leute haben überhaupt gar keine Reaktion gezeigt, ja, überhaupt keine Begeisterung für das Produkt, und dann kann man das einstellen, das kann man vergessen, ja, ganz klar. Deswegen Respekt für diese Entscheidung, das ist eine bestimmt eine harte Entscheidung, und da werden sich einige auch wirklich nicht sehr darüber freuen, vor allem die 500, die das jetzt gekauft haben, nicht, ne, in dem Glauben, das wird einen neuen Trend auslösen oder so, so wie es in der Werbung ja auch gezeigt wurde, war ja, aber auch von der Entwicklungsabteilung bei Microsoft werden da einige wahrscheinlich sich jetzt ganz gewaltig in Hintern beißen. Denn diese harte Arbeit, wo auf jeden Fall bei jedem Gerät in dem Bereich ansteht, die war für die Katz. Das Entwicklerteam soll jetzt an Windows 7 Mobile arbeiten, oder wie das auch immer heißt. Ja, ich kann mir den Namen einfach nicht genau merken. Und da werden die jetzt eingespannt und da werden auch an neuen Telefonen entwickelt, eben mit Microsoft Windows 7. Und ich hoffe nur, dass das wirklich noch was wird mit dem Windows Mobile 7, weil ich bin der Meinung nach wie vor, dass Konkurrenz in dem Smartphone-Business sehr gut tut. Ich meine, man kann zwar argumentieren, es gibt ja einige schon Konkurrenten schon, Nokia, BlackBerry, Apple und Google mit Android und ja, Microsoft ist ja auch noch drin, wenn auch momentan so fast zur Belanglosigkeit verdonnert. Aber dennoch, Microsoft ein Pionier in der Smartphone-Szene, das muss man auch sagen. Ich würde sogar sagen, die haben das Ganze angestoßen, damals mit diesem Windows für Smartphones und eben, ich habe es auch schon mal erwähnt mit dem XDR und so weiter. Die haben diese Plattform fast eingeläutet, würde ich mal sagen. Ja, nicht ganz. Nokia war auch ziemlich früh dabei mit der Geschichte Smartphone. Ich habe das P800 noch gehabt und vorher gab es ja auch noch den Nokia Communicator. Das waren sehr frühe Geräte, muss man fairerweise sagen. Ja, aber Nokia mittlerweile im Smartphone-Bereich, ja, wie soll ich sagen, vorhanden, prozentual gesehen, ja, aber es ist strittig, was man eben als Smartphone sieht und was nicht. Wenn man als Smartphone ja, professionell einsetzbare Lösungen sieht, ist Nokia sicherlich nicht vorne mit dabei mit Symbian. Wenn man allerdings alle Symbian-Geräte als Smartphones bezeichnet, was ich allerdings nicht tun kann, ja, weil Symbian läuft auch auf ja, 0815 Anruf-SMS-Handys, ja, dann wäre Symbian und Nokia sogar noch Marktführer in den Smartphones. Ja. Also je nachdem, wie man das sehen will. Ja. Gut, dennoch, bei BlackBerry ist es so, für einen Geschäftsbereich sehr interessant, außerhalb des Geschäftsbereichs vollkommen uninteressant. In den meisten Ländern vollkommen weg von der Bildoberfläche, wenn man außerhalb von geschäftlichen Bereichen sucht. Ja. Deswegen bleiben eben dann als zwei große nur noch mittelfristig übrig Apple und Google mit Android. Und deswegen wäre es schon gut, wenn Microsoft hier nochmal einen Fuß in die Tür bekommen würde. Denn so das Windows Mobile 7 ist ja im Prinzip ist das ja schon vielversprechend. Die GUI sieht interessant aus bei allem, was man bisher schon vorab gesehen hat. Das ändert sich natürlich alles sicherlich nochmal klein oder auch im Großen. Aber insgesamt gesehen sieht das sehr gut aus. Und was auch noch besticht, wäre natürlich die Verbreitungsmöglichkeiten, wie macht das Microsoft über einen App Store, so geschlossen wie Apple oder eher so frei, dass man auch alle anderen Programme installieren kann, wie beispielsweise Android, oder finden die vielleicht noch einen anderen Weg, um das Ganze, ja, sagen wir mal, unkompliziert, aber dennoch nicht komplett in sich geschlossen zu gestalten. Also ich wäre schon dafür, dass Microsoft da nochmal auftrumpft und ein paar Prozent in den Markt bekommt, weil Konkurrenz belebt ja das Geschäft, ja, und fördert auf jeden Fall Ideen, die dann auch von anderen wieder aufgenommen werden können. Also Microsofts Kinn ist weg vom Fenster. Rest in Peace, Ruhe in Frieden. Nach 2 Wochen alt ist es ja nicht geworden, der Teil. Nun denn, hoffen wir, dass es dem neuen Kindle von Amazon besser geht. Ja, richtig gehört. Alle haben schon das Ende der Hardware-Sparte bei den Kindles gesehen, nachdem das Hype-Pad auf den Markt kam. Ja. Und Amazon hat da mal wieder ein klares Signal gesetzt. Nein, wir hören nicht auf mit Hardware, denn es gibt keinen besseren Hardware-Reader, ja, E-Book-mäßig. Das iPad ist nämlich kein E-Book-Reader, dass man was darauf lesen kann. Hat das noch, hat noch nichts zu bedeuten. Ein richtiger E-Book-Reader hat ein vernünftiges Display zum Lesen, ja, und keiner, wo man sich die Augen mit kaputt macht. Wenn man da mal einen Tag über mehrere Tage hinweg viele Stunden am Tag dann liest und hochkonzentriert da drauf guckt, wie es eben bei einer spannenden Lektüre eben üblich ist. Also E-Ink-Display muss das schon sein. Nein, Amazon hat gesagt, hier, wir bringen den raus und Amazon Kindle DX ist draußen, hat ein fantastisches Display, noch etwas größer und einen besseren Kontrast im Display. Und zwar 50% mehr Kontrast soll das Ganze haben. Ja. Und das Ganze zu einem sogar noch niedrigeren Preis als das Vorgängermodell. Und Moment, da muss ich jetzt mal... Das habe ich hier nicht vorher schon aufgerufen. Was soll ich jetzt tun? Wir gleich mal gucken. Habe ich die technischen Daten hier noch nicht aufgerufen. Genau. Preis $379, das kommt dann bei uns so für mit Zoll, wenn man Pech hat, für 381 Euro an. Ja, gibt's auch schon für Deutschland. Und eben neuer kontraststärkerer Bildschirm, 9,7 Zoll. Ein richtiger E-Ink-Screen ist das Ganze. Ja, für PDF-Dateien auch voll und ganz geeignet. Newspaper, Magazine und Blogs. Magazine und Blogs allerdings nur in den USA anzuzeigen. Und ja, klar, mit allen Vorteilen, die eben ein E-Reader hat mit E-Ink-Screen, nämlich, dass man es auch im direkten Sonnenlicht lesen kann und es spiegelt nicht. Also man hat keinen Schminkspiegel dabei, sondern ein Lesegerät. Ja. Sehr schön. So, und das ist, finde ich mal, eine klare Ansage von Amazon. Ich erwarte, dass auch das kleinere Modell Kindle 2 abgelöst wird durch den Kindle 3 dann. Da ist aber noch nichts verlautbart. Aber da jetzt eben diese neue Display-Generation ansteht, würde ich mal sagen, dass der 6 Zoll auch demnächst erneuert wird. Ja. $379 für den 9,7 Zoll E-Ink-Screen ist auch gar nicht mal so schlecht. Wenn man vorher hat er, glaube ich, 489 gekostet, wenn ich das richtig weiß. Und das heißt also über ein 100er günstiger. Das ist schon mal was. Und ich denke, das ist eine interessante Geschichte auf jeden Fall für starke Leser. Ja. Für die, die nicht ganz so stark lesen, ja, und da möchte ich es auch nochmal ganz deutlich sagen, auch ein Android-Handy, ja, ist kein E-Reader. Und es hat genau mit denselben Problemen zu kämpfen, wie die Hype-Pads, ja, und so, dass man eben ein normales LCD oder AMOLED-Bildschirmchen hat, ja. Ob der jetzt groß oder klein ist, spielt keine Rolle, mit Hintergrundbeleuchtung und draußen in der Sonne kann man es eh vergessen, da kann man das kaum erkennen, ja, wenn man mal ehrlich ist, ja, man kann es erkennen, aber wenn man ehrlich ist, das ist keine Leserei, ja, damit draußen eine Novelle durchzulesen mit 800 Seiten, das ist ja furchtbar, das ist ja grausam. Aber es gibt die Möglichkeit und da ist eben Portabilität von den einzelnen Büchern dann gewährleistet. Das ist nicht schlecht. Ja, Amazon arbeitet mit DRM und ich hasse DRM. Ja, ich finde das echt Mist. Leider kann man froh sein, wenn die Hersteller überhaupt ohne DRM noch was ausliefern. Beziehungsweise überhaupt was ausliefern, wollte ich sagen, auch mit DRM, weil selbst das ist denen offenbar noch zu risikoreich. Ja, Paranoia ist ja an der Tagesordnung offenbar im Verlagswesen, ich weiß auch nicht warum. Ja, Ganz kurz noch übrigens zu den Papierbüchern. Haha, wenn ihr denkt, ja, Papierbücher, das ist noch das Allerbeste, das kann ich auch noch in 20 Jahren lesen und meinem Kumpel ausleihen und so weiter. Ja, nicht mehr leider. In den USA gehen immer mehr Verlage dazu über, dass diese Bücher auf Papier zu drucken, das nicht haltbar ist. Ja, yep, richtig gehört. So ähnlich wie Zeitungspapier. Ja, vergilbt das Papier relativ schnell, wenn es in Benutzung ist. Ja, schon nach wenigen Jahren ist es kaum noch vernünftig zu lesen, weil das Papier immer gelber wird und damit auch der Kontrast eben komplett verloren geht und zerfleddert. Ist also sehr, sehr mindere Qualität das Papier. Ob das nun jetzt Absicht ist oder nur damit zusammenhängt, weil immer weniger Tageszeitungen verkauft werden und die Papierindustrie das billige Papier eben auch für andere Sachen benutzen will, das ist wieder eine andere Geschichte auf jeden Fall. Die Bücher, die gedruckten Bücher wie früher, die ein Leben lang halten, wenn man sie einigermaßen pflegt, ich glaube, das kann man jetzt zumindest bei den Massenpublikationen in den USA wohl abschreiben. Schade. Aber trotzdem, zurück zu den Büchern. Also, für Android gibt es nämlich jetzt, tada, eine Kindle-Version. Endlich. Hat ja lang genug gedauert, würde ich mal sagen. Ja. Aber jetzt ist es draußen. Das Ganze funktioniert ziemlich problemlos. Ich habe das Teil installiert und sofort wurden die Bücher, die ich bei Amazon gekauft habe, synchronisiert auf das Android-Handy und ich konnte die aufrufen und sofort da lesen. Ich musste nur meine Zugangsdaten eingeben und basta. Das war's. Sehr schön. Das Kaufen von den Büchern, da wird man dann auf eine mobile Seite geleitet von Amazon. Klickt da eben auch auf Buy Now und zack, wird das Buch dann an das Handy geliefert. Das Gute daran ist, dass man eben jetzt die Bücher nicht nur auf dem Desktop-Computer, nicht nur auf dem Kindle, sondern auch auf jedem Android-Handy lesen kann. Und das ist eine tolle Geschichte und das hat mich dazu gebraucht, auch jetzt ernsthaft Bücher von Amazon zu kaufen, denn jetzt habe ich zumindest die Gewissheit, ich kann die überall lesen. Ja. Bisher war es ja so, meine Überlegung, wenn ich ein Kindle habe und hole mir jetzt ein Kindle-Buch, klasse, wunderbar, dann kann ich es auf dem Kindle lesen, aber ein Kindle nehme ich nicht immer mit. Ja. Ich bin oft mal unterwegs, wo ich zwischendrin ja, Zeit habe für zu lesen, aber da schleppe ich nicht immer den Kindle mit rum. Ja. Kindle ist bei mir, wenn man wirklich jetzt vorhat, mehrere Stunden am Stück zu lesen, da ist es auch vernünftig eben wegen dem Display. Wenn man zum Beispiel irgendwie an den Strand geht und sagt, okay, hier, ich möchte aber heute noch ein paar Stündchen lesen, gemütlich. Ja, das ist zwar nicht ganz so meine Sache am Strand lesen, aber naja. Oder man sitzt sich daheim gemütlich aufs Sofa, ja, oder auf dem Tatami und fängt dann an, ein paar Stunden zu lesen, dann nimmt man ein Kindle. Aber wenn man jetzt mal in der Straßenbahn ist und hat oder im Zug und fährt mal eine Stunde, ja, und dann kann man sein Android-Handy rausholen und kann dort weiterlesen, genau dort, wo man mit dem Kindle eben aufgehört hat. Und das ist das Fantastische eben daran. Man hat die Unabhängigkeit jetzt, überall diese Bücher zu lesen. Klar, brauche nicht dazu zu sagen, dass es diese Kindle-App natürlich auch für andere Smartphones gibt. Ja? Auch für ein BlackBerry gibt es sogar. Und damit ist eben ein gewisser Zugang garantiert, trotz diesem fürchterlichen DRM, ja, muss man ganz klar sagen. Aber immerhin, es ist möglich, dass man eben jetzt auf eine Vielzahl von Geräten das lesen kann. Pro Buch kann man das, glaube ich, auf 5 oder 6 verschiedene Geräte kann man da anmelden und eben auf diese von diesen Geräten zugreifen. Ich glaube, es waren 5, wenn ich es richtig weiß. Ja. Man kann allerdings auch Geräte wieder rauslöschen aus dieser Liste und dann neue Geräte hinzufügen, beispielsweise, wenn man eben ein altes Handy hat, das braucht man dann nicht mehr, nimmt man das aus der Liste und tut das neue einloggen. Ja, ich weiß, das DRM, das geht mir ganz gewaltig auch gegen den Strich, aber was soll man machen? Auf jeden Fall, der Zugriff ist jetzt eben gewährleistet bei den Kindle-Büchern. Das war ein ganz großes Argument für mich, für den Kauf von Kindle-Büchern überhaupt. Ja. Ach, muss mal hier gucken, ob was im Chat los ist. Nö, da ist gar nichts los. Gut, dann können wir weitermachen. Und zwar mit dem... Ja, ach, das ist ja eine Katastrophe. Jetzt werdet ihr gleich euren Ohren nicht trauen, was ich euch sagen werde. Ja. Ich hab ja den CEO von Apple habe ich ja wirklich auf dem Kieker. Ja. Also Steve Jobs, ne? Ich glaube, ich sag jetzt nicht darüber, was ich von dem Mann halte. Ja. Aber auch wenn ich ihm sonst praktisch nie recht gebe, bei einem, was er jetzt kürzlich gesagt hat, muss ich ihn voll und ganz unterstützen. Ja, ich muss ihm voll und ganz zustimmen. Ja, Wahnsinn, ne? Dann könnt ihr euch einen Kalender schreiben, den Tag. Ja, Rio stimmt Steve Jobs zu. Ganz genau. Denn Steve Jobs hat knallhart behauptet oder hat knallhart geantwortet auf Beteuerungen oder Fragen wegen Blu-ray. Dass eben Blu-ray, so interpretiere ich das jetzt einfach mal schnell und salopp, irrelevant ist und eben für Macs kaum in Frage kommt. Also so, wie sich das anhört, kann man nicht mehr damit rechnen, dass ein Mac jemals mit Blu-ray rauskommt. Ich meine, es kann ein Marketing-Trick sein, ich sag's gleich dazu. Steve Jobs hat das schon öfters gemacht, dass er was sagt, um dann eben die Verhandlungspartner dazu zu bringen, irgendwelche Sachen zu lockern. Hier wohl die lizenzrechtlichen Dinge, die eben Steve Jobs da offenbar zu viel ist. Ja, das, er hat selbst das Blu-ray, die Blu-ray-Lizenzierung als, ja, wie soll man das Englisch übersetzen, als Sack der Schmerzen übersetzt, Back of Hurt. Oh man, Sack der Schmerzen. Ich glaube, das ist die beste Übersetzung, die es jemals gab, ja. Absolut. Also auf jeden Fall ist eine Katastrophe. Und er sagt auch, Blu-ray sieht mehr und mehr danach aus wie die High-End-Formate eben, die nach der CD kommen sollten und eben allesamt durch MP3 erschlagen wurden. Ja. Und heutzutage hat man dann auch sehr viele hochqualitative Formate, die die Firmen aber nicht nutzen, ganz klar, weil die meisten Kunden eben danach keine Fragen mehr stellen. Ja. 256 Kilobit MP3 Megabit, Gigabit, Terabit, nein. Sind einfach das absolute Minimum an Qualität. Ja. Aber trotzdem findet man immer noch genug 128 Kilobit MP3-Files, die absolut bei den Leuten kein Augenbrauenzucken mehr hervorrufen, wenn sie die Musik hören. Ja. Aber gut, es gibt auch vernünftige Formate, wie zum Beispiel das Ogvorbis-Format, das eine atemberaubende Qualität hat, sowohl bei niedrigen Bitraten als auch bei den maximal möglichen 500 Kilobit-Sekunden. Und natürlich auch das Lossless FLAC-Format, FLAC, wie eben der Name dann eben sagt, Lossless. Und das heißt dann ohne Qualitätsverlust, eben auch eine Kopie von der Kopie ohne Qualitätsverlust. Ja. Die kann man sich ja dann runterrechnen nach Belieben, zum Beispiel auf einen MP3-Player oder auf einen OGG-Player. Ja. Aber die Firmen bieten das nicht an. Warum? Klar, wir haben Angst, die hohe Qualität ins Internet zu stellen. Zusätzlich ist die Nachfrage an Lossless-Audiodateien offenbar, außer von eben ein paar Audiophilen, nicht relevant. Also die Frage wird einfach nicht gestellt. Ja. Die Leute klicken auf Download, dann haben die ihr Song, das hört sich, ja, das kann man erkennen, das hört sich gut an und fertig, ja. Aber jetzt sind wir mal ehrlich, wie viele Leute haben überhaupt eine Anlage, um zum Beispiel ein 256 Kilobit MP3 überhaupt zu unterscheiden, ja, zu einer CD oder zum Lossless Audioformat. Übrigens, um es mal ganz klar zu sagen, mit FLAC-Format wäre eine deutlich bessere Qualität möglich als mit einer CD. Ein FLAC kann man ohne Probleme mit 48 kHz lossless einspeisen und man kriegt da eine atemberaubende Qualität. Natürlich nicht, wenn man jetzt eine Audiodatei von der CD rippt mit dem FLAC-Format. Das kann ja nicht besser sein als von der CD, ist aber auch keinen Deut schlechter, weil es eben lossless ist. Aber bei der Aufnahme selbst könnte man in höhere Qualität aufnehmen im FLAC-Format, als es im CD-Audio-Format möglich ist. Das sollte nur mal gesagt sein, auch als Hinweis an die Firmen. Ihr braucht keine S-Audio-CD oder was weiß ich noch, was für Audio-Standards da eingeführt werden sollten. Ja. Nein, ihr könnt FLAC nehmen und dann FLAC und dann könnt ihr nämlich in bessere Qualität aufnehmen als den ganzen Kram mit CDs und so weiter. Ja? Um es gleich mal vorneweg zu sagen. So, aber damit ist noch nicht genug. Dann hat einer darauf geantwortet, einer ist gut, das ist schon, hat dann einen Briefwechsel gehabt mit Steve Jobs eben. Übrigens ist das verlässlich, was da gesagt wurde. Dass es eben zwar für längerfristig zwar richtig ist, dass das Format verschwindet, aber eben für jetzige Verhältnisse eben nicht. Und dann hat Steve Jobs auch hier wieder ganz klar geantwortet, nein, freie und vor allem sofort verfügbare, downloadbare Formate, ja, sind am Abheben. Ja. Und das sieht man auch im Filmebereich, ja, wo eben jetzt in den USA mit Hulu und auch bei iTunes eben Filme elektronisch gekauft und angesehen werden. Und das haut rein. Ja. Das ist absolut kein Thema mehr. Bei uns ist, ich sag's ja immer, wir sind hier noch ein bisschen Entwicklungsland. Ja. Aber man muss halt eben da auch schauen, was in anderen Ländern abläuft, die wo eben die Trends setzen, Japan, USA, und da sieht man ganz klar den Trend, dass eben immer weniger Leute in die Videotheken gehen oder DVDs kaufen, stattdessen kaufen sie sich die Filme eben online zum Anschauen, ja, teilweise zum Streamen, also zum Einmalschauen, teilweise aber auch zum Abspeichern und mehrfach schauen dann, ja. Also als einmal als Ersatz zur Leih-DVD und einmal als Ersatz zur Kauf-DVD. Also beide Arten von Medien sind davon betroffen. Und das Gleiche gilt eben auch für Blu-ray. Blu-ray, das habe ich schon dieses Jahr irgendwann im Podcast schon gesagt. Ja, auch hier kann ich jetzt mal wieder sagen, ja, ich habe es ja gleich gesagt. dass eben Blu-ray bei mir sowas ist wie die Minidisc, ja. Als die Minidisc rauskam, kam auch das MP3-Format auf, ja. Und ich war auch großer Minidisc-Fan, ja, weil man hat ein schönes Medium gehabt und so weiter, aber das Problem ist eben, das MP3-Format, auch wenn es ja kein Medium, kein festes hatte, ja, es gab keinen MP3 irgendwas, es gab nur die Datei MP3, die man auf seinem Computer hatte, ja, oder eben dann später in den Playern mit Flashkarten noch später, und dann kamen ja auch die Festplatten-Player und so weiter und so weiter. Jetzt kann man es mittlerweile MP3 für jedes Handy machen, ja, und auch OGG-Dateien schön hier auf den Androids, kein Problem, alles wunderbar. Ja, und dann war eben im Prinzip das Ende der Minidisc besiegelt schon beim Herauskommen. Ja, es sah ja zuerst auch so aus, als ob Minidisc sich durchsetzt. Jedes Geschäft hatte Minidiscs. Die Minidisc-Absätze liefen erstmal ganz gut. Aber je bekannter MP3 wurde, desto schlechter war dann auf einmal eben der Absatz praktisch von den Minidiscs. Und heute kann man sagen, dass Minidiscs genau wie eben die Tape Decks mehr oder minder für Liebhaber sind. Ja. Die sind tot. Minidiscs kriegt man so gut wie kaum noch. Auch Leerkassetten findet man zwei, drei Sorte in Elektronikhaus. Ja, und das war's dann. Hier ist ganz klar der Trend zu den MP3s, zu den elektronischen Musikformaten gegangen, ja. Und auch hier ist das jetzt dasselbe im Prinzip. Blu-ray kam raus und praktisch zeitgleich kamen auch die Streaming-Lösungen heraus und die Lösung, die vernünftige Qualität eben ermöglichen, über Computerdateien, .mp4-Dateien, jetzt demnächst das WebM-Format, aber bleiben wir mal bei den aktuellen H264, ja, dieses selbe Format ist ja auf Blu-rays drauf, ja, dasselbe Format im Prinzip. Ja, das ist ein .m2ts, ja, und mit eben H264 als Codec, je nachdem AC Sound drauf, ja, und oder AAC, und dann eben auf die Scheibe gepresst. Und genau das ist eben sinnlos geworden, ja, nach meiner Meinung nach. Warum sollte man das auf die Scheibe pressen? Ja, das ist einfach ein Medium und die Zeit dieser Wechselmedien, die Zeit der Scheiben ist vorbei. Der Untergang der Scheiben steht bevor, ja. Und der ist durch nichts aufzuhalten, würde ich mal sagen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und Steve Jobs hat das mal wieder richtig erkannt. Das muss man ihm lassen. Ja. Ich weiß noch, als er den ersten Computer veröffentlicht hat ohne CD-Laufwerk. Ohne Diskettenlaufwerk. Genau. Was haben wir alle die Köpfe geschüttelt? Das kann man doch nicht machen. Keine Diskettenlaufwerke. Was soll ich mit meinen alten Disketten anfangen? Heutzutage kümmert sich niemand mehr um alte Diskettenlaufwerke. Ja, das ist einfach vorbei. Ja. Dann gab es dasselbe, als ein Computer rauskam. Ich glaube, der MacBook Air, genau, ohne CD-Laufwerk. Was war da auch das Gejammere wieder groß, ja? Heutzutage gibt's Konzepte, die komplett auf CD-Laufwerke verzichten. Ja, manche sogar komplett auf Festplatten, sie nur noch booten übers Internet. Ja. Da komme ich auch gleich noch dazu, ja. Also, die Zeit der Scheiben, ja, der optischen Scheiben, wie zum Beispiel eben Blu-ray-Disc oder CDs, die Zeit ist vorbei, die ist abgelaufen. Ja. Es ist nur noch eine Frage von einigen Jahren, bis diese Medien relativ unpopulär geworden sind und dann eben in der Bedeutungslosigkeit nach und nach verschwinden werden. Natürlich wird es immer noch Liebhaber geben. Wie jetzt auch noch bei den Vinylplatten, muss man ja auch sagen. Ja, da ging das auch relativ fix. Auf einmal war die CD da und Vinyl war weg. Ja, aber es gibt natürlich noch Vinylplatten. Zwar werden die jetzt sogar mittlerweile im DJ-Bereich verdrängt durch MacBooks und andere Audiosysteme, andere Notebooks, ja, die dann eben elektronisch gemischt werden, hier live mit elektronischen Plattentellern sozusagen, ja, wenn das jetzt schon mal jemand beobachtet hat. Es gibt also etliche DJs, die das die eben auch schon der Vinyl gut beigesagt haben. Und Vinyl ist eigentlich nur noch für Liebhaber eben da. Und genauso wird es auch mit der CD sein. Die wird nie ganz verschwinden, aber sie wird halt für Liebhaber sein, die jetzt einfach nur noch die Musik auf CD haben wollen, weil sie eben auf CD ist. Ja. Ansonsten kein Grund mehr vorhanden ist, ja. So, und wo geht der Trend dann noch weiterhin? Man könnte sogar sagen, also die Festplatten, ja, übernehmen das Ganze als Speichermedium, ja, wenn man das aufheben will und nicht nur einmal sehen will. Wenn man es einmal sehen will, ist es eben das Streaming, so wie man früher was ausgeliehen hatte. Heute leiht man sich eben gegen ein Entgelt aus und kann es dann einmalig anschauen, okay. Wenn man es dann eben längere Zeit haben will, weil man sagt, ja, den Film, den gucke ich bestimmt 100 Mal. Ja, ich habe auch Filme, die habe ich schon öfters geguckt. dann kauft man sich eben die Datei und dann ist sie auf der Festplatte. Und ich habe da mal ein bisschen herumgerechnet, Vergleich Blu-ray, also wohlgemerkt leere Blu-ray, ja, im Vergleich zu Festplatten. Und das Beeindruckende war, ich habe heute in einer Elektronikmarktkette einen kompletten Home-Server gesehen. Kompletten Home-Server mit 2 Terabyte Speicher für 399 Euro. Das ist ein komplettes System, braucht man nur an Strom anzuschließen. Der verteilt das im gesamten Haus, ja. Die Daten, da können dann etliche Computer darauf zugreifen, auf diesen Home-Server. Kommt mit Software, allem drum und dran, Windows-Server ist das, genau, Windows-Home-Server. Und 399 Euro inklusive 2 Terabyte Speicherkapazität, erweiterbar mit 2 weiteren Festplattenplätzen, ich glaube, auf insgesamt dann 8 Terabyte dann, genau, 8 Terabyte sind, glaube ich, maximal möglich, wenn ich das richtig weiß, bei dem Teil. So, und jetzt haben wir mal ausgerechnet, dass diese 2 Terabyte 399 Euro, ja, das ist dann ein Gigabyte-Preis, ja, von knapp 20 Cent, 19,95 Cent, ja, pro Gigabyte. So, jetzt gucke ich mal hier auf Amazon, halbwegs vernünftige leere Blu-ray, ja, kostet zum Beispiel hier, ja, gute können wir vielleicht mal nehmen, eine 50 Gigabyte Blu-ray beschreibbar, ein 5er Pack für 50 Euro, ja, knapp 50 Euro. Und wenn ich jetzt hier hingehe und rechne mir das mal aus, also da muss ich erstmal hier, so, da habe ich 250 Megabyte für 50 Euro. Ja. Und wenn ich das jetzt mal 4 nehme, dann habe ich eben einen Preis schon von 200 Euro. Ja. Mit der gleichen Speicherkapazität, nein, eben nicht mit der gleichen Speicherkapazität, sondern nur mit einem Terabyte. So sieht das aus. 400 Euro, nämlich genauso viel wie der Server, kostet dann 2 Terabyte mit Blu-ray-Discs. Ja? Ganz davon abgesehen, dass ich dann eben hier 40 Blu-ray-Discs rumfliegen habe, statt ein Computer oder eine externe Festplatte. Weil das muss man auch bedenken, externe Festplatten, mittlerweile 1 Terabyte um die 100 Euro, sogar Markengeräte. Ja? Und wenn man das dann eben ausrechnet, dann kommt man sage und schreibe eben auf 10 Cent pro Gigabyte Speicher. Ja. Und ja, was soll man dazu noch sagen? Ne? Am besten sieht man dann ein hier, dass eben die Zeit der optischen Speichermedien wechseln. Und wenn man sagt, ja, aber wenn ich zu meinem Bekannten gehe, dann will ich hier ja auch eben so eine Scheibe mitnehmen und will das dem zeigen und dann, ja, dann nimmt man eine externe Festplatte mit. Ganz einfach. Viele Geräte können mittlerweile von externen Festplatten abspielen, sogar viele SAT-Receiver, ja, viele DVD-Videorekorder können das abspielen, DVD-Rekorder, die am Fernsehen sind. Und natürlich unzählige von Media Stations, die es schon gibt. Und alle oder fast alle bieten erstaunliche Qualität. 1080p ist absolut kein Thema mehr. Von daher auch die Blu-ray-Qualität hängt letztendlich dann davon ab, wie das File eben von den Firmen übertragen wird. Aber da macht man sich sowieso keine Illusion. Also maximal mögliche Qualität ist auch auf Blu-rays ziemlich, ziemlich selten. Das sag's ganz klar. Ich habe Blu-rays gesehen, da ist die Pressung schlechter als die DVD-Version, einfach weil da geschlampt wurde. Und auch auf den DVDs gab's ja früher oder gibt's immer noch Riesenunterschiede. Ja, es gibt DVDs, die sind 352 mal 288 Bildpunkte aufgenommen. Das gibt's tatsächlich. Das sind vor allem die, wo eben besonders viel drauf ist. aber nur auf einer CD zum Beispiel ist. Ja? Und dann gibt es natürlich die Highlights, die mit der maximal möglichsten Qualität arbeiten, wie zum Beispiel das ganz frühe Starship Troopers, das auf zwei CDs kam. Ja, also zwei CDs, man musste zwischendrin wechseln im Film, dafür maximale Qualität eben auf der DVD. Ja. Es ist einfach so eine Geschichte, der Massenmarkt wird bestimmen, wohin es geht, ganz klar. Und Qualität ist nur ein relativ ungewichtiges Detail für die Verbreitung eines Mediums. Dass aber die Qualität bei manchen Home Theaters, wie es so schön heißt, ja, mit Computerdateien schon besser sind als die mit Blu-ray, das ist schon wieder eine ganz andere Geschichte. Es kommt nämlich immer darauf an, wie das Material, woher kommt das. Ein Film kann natürlich nicht besser sein als die Blu-ray-Qualität, weil die Firmen, das Maximale, was die verkaufen, eben diese Blu-ray-Qualität ist. Aber Blu-ray ist eben kein festes Qualitätsmerkmal, sondern Blu-ray ist ja nur das Medium. Und was da drauf ist, welche Qualität, das entscheiden eben die Filmfirmen selbst. Wenn die Filmfirmen wollten, könnten sie auch hier eine Datei, also praktisch eine Computerdatei, eine .mp4-Datei rausbringen, die eine wesentlich bessere Qualität hätte als die Blu-ray, weil die dann eben nicht auf 25 GB beziehungsweise 50 GB bei den Dual-Layer beschränkt sind, sondern im Prinzip könnten die sagen, ja, wir machen die halbe Festplatte voll, ja, wir machen 250 GB oder 500 GB in absoluter Top-Qualität, fast lossless, ja. Das könnten die machen, aber wo ist der Sinn von dem Ganzen? Und deswegen schaut euch mal, wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut euch mal an, wie viel Platz oftmals bei den Blu-rays nur belegt sind von den 25 möglichen mit Single Side. Ja, dann werdet ihr staunen, mit wie viel Gigabyte die auskommen mit dem Film. Und von maximaler Qualität kann dann eben auch gar keine Rede sein. So, jetzt habe ich wieder tierisch lange das Ganze gezogen. Ich hoffe, es war trotzdem informativ. Es waren ja doch ein paar interessante Sachen dabei. Jetzt habe ich fast schon wieder das Outro vergessen. Mann! Muss doch hier das Outro, ja, das ist doch wohl das Mindeste. Ne? Also, ich darf mich jetzt von euch verabschieden. Hier eindeutig zu heiß. Hier fast 30 Grad im Zimmer, das ist echt. Ich krieg die Krise. Also, dann verabschiede ich mich von euch. Das darf ich nicht mehr hin, vergiss es. Habt eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Vielleicht sogar noch separat mit einem Android-Podcast. Ne? Mal sehen. Also, bis dann. Tschüss.